unsere Scherze. Es hat der Hagen weit zu viel, bereitet die großen Schmerze. Der Reichstag steht ganz unversagt in seiner blanken Wehre. Dass sich der Feind nicht schall uns wagt, es geht um Gut und Ehre. Das Land geht vor die Hunde und schuld sind die Gottherrschen. Die vollgestopften Hurensöhne mit ihren fetten Ärschen. Es kam das Mal des Verrats auf ihren Haupten. Es kommt der Tag, da zahlen sie, was sie uns raubten. Geht nur hier die ganze Welt dazu hilft, betrügen. Wer sich sonst noch so redlich hält, muss doch bald unterliegen. Rechtschaffen hin, rechtschaffen her, das sind nur alte Geigen. Betrug, Gewalt und List viel mehr, sag du, man wird's dir zeigen. Das Land geht vor die Hunde und schuld sind die grad herrschen. Die vollgestopften Hurensöhne mit ihren fetten Ärschen. Es brannt das Mal des Verrats auf ihren Haupten. Es kommt der Tag, da zahlen sie, was sie uns raubten. Doch wie's auskommt, das sage ich mir, behalt ein tapferes Herze. Und sind der Feind doch noch so viel, verzage nicht in Schmerze. Steh Gott getreu und blutverzagt in deiner blanken Wehre. Wenn sich der Feind auch an uns wagt, es geht um Gut und Ehre. Das Land geht vor die Hunde und schuld sind die grad herrschen. Die vollgestopften Hurensöhne mit ihren fetten Ärschen. Es kam das Mal des Verrats auf ihren Haupten. Es kommt der Tag, da zahlen sie, was sie uns raubten. Das Land geht vor die Hunde und schuld sind die grad herrschen. Die vollgestopften Hurensöhne mit ihren fetten Ärschen. Es kommt das Mal des Verrats auf ihren Haupten. Es kommt der Tag, da zahlen sie, was sie uns raubten.